Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 bis 16. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Gott segne dieses Wort. Auskunft geben. Ja, in diesem Bibeltext hier, aus dieser Bibelpassage aus dem 1. Petrusbrief im 3. Kapitel, lernen wir eben, worauf es denn ankommt, Auskunft zu geben. Also das heißt, unseren Glauben anderen Menschen mitzuteilen, wenn sie denn dann fragen. Und wenn wir also uns Christus zugewandt haben und untergeordnet haben, so ist es dann so, wie Petrus uns hier schreibt, dass es eben dann schon, also wir, die wir als reue Sünder zu Christus kommen und der Heilige Geist uns leitet, dass also auch der Heilige Geist uns schon leiten wird, wenn jemand uns dann fragt nach unserer Hoffnung. Also, dass wir nicht nur an Jesus Christus glauben, aber verstehen, dass er für uns auferstanden ist, für unsere Sünden gestorben ist, ein für alle Mal, und auch als Gott im Fleische, also als Gottes Mensch geworden, für uns dann ein für alle Mal gestorben ist und wir in eine persönliche Beziehung gehen können als reuige Sünder und in und durch Jesus Christus wachsen können und dann auch das ewige Leben erfahren können, nicht nur wenn wir sterben, aber auch schon hier, im Hier und Jetzt. Und beim Auskunft geben ist es vielleicht eine gute Idee. Also denk mal drüber nach. Es ist letztendlich der Heilige Geist, der uns leitet und hilft, erstmal überhaupt zu verstehen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Ja, also Mann oder Frau oder hat irgendwas zu sagen. Und fragen wir einfach mal, wenn jemand was sagt, ja, irgendwie, ja, was ist denn nun mit Christus und warum hast du Hoffnung? Und dann könnte man fragen, also als Ansatzpunkt einfach mal fragen, ja, was meinst du denn damit? Ja, können wir dann fragen, was meinst du damit? Und dann kann jemand dann antworten und dann könnten wir fragen, ja, wie bist du zu diesem Schluss gekommen? Ja, und dann lernen wir mehr, je nachdem, was jemand sagt, hören wir genau hin. Wir hören hin mit unseren Herzen und mit dem Heiligen Geist. Und es ist besser, dass wir erstmal versuchen zu verstehen, ob das nun wirklich jemand ist, wenn sie nun sprechen, der nun wirklich ein Interesse hat, zu Christus zu kommen oder nur Zeitverschwendung begeht. Hat gar kein Interesse, sondern möchte uns vielleicht aufs Glatteis führen oder wie auch immer. Da müsst ihr abwägen, aber entscheidend ist, dass es der Heilige Geist ist, der uns hilft, Auskunft zu geben. Also seid nicht irgendwie entmutigt oder wenn Leute irgendwie rüde oder gemein sind oder gemeine Sachen sagen oder so, darauf kommt es nicht an. Also manchmal muss man schon, wenn Leute sagen, wirklich pöbeln oder wirklich abfällig werden oder wie auch immer, dann kann man sagen, ja Mensch, dann alles Gute und dann geht man einfach weiter oder geht weg. Das muss man manchmal tun, so wie der Heilige Geist uns das ins Herzen spricht. Das ist so, man spricht ein Gebet über die Menschen, dass sie zu Christus kommen, aber manchmal müssen wir einfach unsere eigenen Wege gehen. Ne? Aber lest doch mal hierzu als Hinweis, geht mal ins Lukas-Evangelium, ja, im Neuen Testament auch, Lukas Kapitel 12, Vers 11 bis 12. Also Lukas Evangelium Kapitel 12. 11 bis 12, da schreibt unser Jesus Christus, sagt uns, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Gott segne dieses Wort. Und obwohl sich das hier auf der Synagogen bezieht, aus dem Neuen Testament zu der Zeit Christus, bezieht sich das genauso auf die heutige Zeit. Der Heilige Geist spricht für uns an unserer Stelle. Und das ist kein magischer Trick, sondern Er spricht uns direkt ins Herz, wie denn nun, ob nun etwas jemand also wirklich Interesse hat an Jesus. Und auch wenn wir Auskunft geben, wenn also jemand wirklich Interesse hat, was wir dann überhaupt sagen können oder sagen sollen. Und das ist ganz wichtig. Es ist also alles von Anfang bis Ende die Arbeit und das Wirken der Person des Heiligen Geistes in und durch unsere Herzen, sodass wir dann Auskunft geben können oder auch manchmal schweigen, einfach nur zuhören, was jemand zu sagen hat. Das kann auch Auskunft geben sein. Ja? Also wie auch immer, der Heilige Geist wird euch das ins Herzen sprechen. Und wir haben eben hier diese Wahrheit, dass wir uns nicht sorgen müssen, wenn wir eine Auskunft geben, aber dass wir freundlich sind und auch andere Menschen mit Achtung begegnen, darauf kommt es an. Ja? Und der Heilige Geist wird es dann, hilft uns dann, auch was wir nun zu sagen haben. Und das ist, denke ich, einfach besser, als wenn wir einfach irgendwie sowas Vorgefertigtes oder ein Template haben und dann die Leute fragen dann, ja, was ist denn mit Jesus Christus? Und wir leiern das und wir reden das dann runter, so mechanisch. Das ist, glaube ich, nicht der beste Ansatz, sondern besser ist zu verstehen, zuzuhören mit unseren eigenen Herzen und wirklich andere Leute versuchen, andere Leute kennenzulernen, was denn nun der Hintergrund ist, der Lebensweg und was sie für Vorstellungen haben, oder? Oftmals ist es so, dass es vielleicht nur ein Missverständnis ist oder etwas, was Menschen gehört haben, was nicht in der Bibel ist. Aber wichtig ist, dass ihr als Christen und wir alle, die wir als Christen tagtäglich in der Bibel sind und nicht nur, weil wir mehr wissen und mehr Bibelverse kennen, aber der Heilige Geist hilft uns dann zu wachsen in unserer Beziehung zu Jesus Christus und vor allem, dass wir dann besser dem Heiligen Geist zuhören können, wie er uns ins Herz spricht. Manchmal eben auch nur durch ein schweres Herz oder auch wie auch immer. Ja, so verschiedene, das ist von Person zu Person verschieden. Das ist nicht immer dasselbe. Und das hilft uns dann. Also deswegen ist es wichtig, immer tagtäglich in der Bibel zu sein und vor allem alles, was wir können, über unseren Herrn Jesus Christus zu erfahren und vor allem in den Evangelien, dass ihr da reingeht und euch immer wieder in Erinnerung ruft, was Christus denn nun nicht nur getan hat, sondern vor allem, was er gesagt hat. Ja, also Christus Lehren, was er uns als Lehrer gesagt hat und als Gott im Fleische. Ja, das ist wichtig. Also Gott ist Mensch geworden, darauf kommt es an. Und er ist dann eben für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Für alle Menschen. Aber es ist nun leider so, dass nicht alle zu ihm kommen. Und darauf kommt es an. Und das heißt, das ist eben mit Auskunft geben. Das hat es damit auf sich. Lieber Jesus, wir danken dir hier für die Hilfestellung und die Hilfe, Auskunft zu geben, wer du nun bist, ja, als Gott im Fleische, der du Mensch geworden bist und warum du gekommen bist, eben um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, sodass wir in unserer als reuige Sünder zu dir kommen, uns von der Sünde abwenden und eine persönliche Beziehung mit dir eingehen. Und du hilfst uns dann in und durch dich, durch den Heiligen Geist, in unserer persönlichen Beziehung zu wachsen. Und bis in alle Ewigkeit. Und das ist es. Und wir danken dir hier, dass wir auch, dass der Heilige Geist uns hilft, Auskunft zu geben, wenn dir niemand fragt, dass wir dann auch versuchen, mehr den anderen Menschen zu verstehen. Und ist das denn jemand, der wirklich interessiert ist oder ein Mann oder Frau interessiert an Jesus oder nur so tut? Und der Heilige Geist hilft uns auch damit, dass wir da gottgegebene Auskunft geben können. Wir danken dir für dein Wort. Du bist das Wort, unser Jesus. Und wir danken dir vor allem für die Bibel, das Alte und das Neue Testament. Und all das, was du uns hier offenbart hast, all die Wahrheit, absolute Wahrheit, die wir nur in und durch die Bibel erfahren. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.